Jo, läuft. Sehr gut. Ja, die 20. Folge von unserem Podcast in 4 Jahren. Das sind 5 im Jahr oder wie wir sagen, monatlich. So steht es in der Wikipedia und so. Das wollen wir auch nicht in Zweifel ziehen. Mein Name ist Lukas Heinser. Und dein Name ist? Friederich Küppersbusch. Aber wir haben auch einen tollen Gast heute bei uns in der Show. Sabine Brandy. So, Vorspannmusik. Und Fred. Friedrich, hier. Wir sind schon wieder zu dritt. Ja. Was läuft da? Unsere glückliche Kleinfamilie. Wir sind eine herkömmliche Koalition. Ja. Um mal so ein politisches Stichwort aufzuschlagen. Ihr wolltet einfach auch endlich mal die MeToo-Debatte führen. Und wie soll's das machen ohne Möse? Ich habe gestern die Sendung von Serdar Somuncu bei NTV produziert. Der Programmplaner, die Chefredakteurin waren im Studio anwesend. Und ich hatte erwogen, wegen der Diskussionen, die Produktionen mit Serdar Somuncu normalerweise nach sich ziehen, ihnen beiden eine Hupe in die Hand zu geben. Dann müssen wir es nicht nachträglich piepsen. Die Hupe habe ich heute vergessen. Stichwort Hupe. Mal was anderes als Möse, dachte ich. Schöne Hupen auch Ihnen in dieser Adventszeit. Und jetzt das Wort wieder für unseren jungen Mann, der hoffentlich anständig ist. Lukas, Lucky. Wir haben uns in diesem Kreis versammelt, um Abschied zu nehmen von der Karriere von unter anderem Harvey Weinstein, Kevin Spacey, Louis C.K. und heute ist schon wieder irgendjemand gefeuert worden. Charlie Rose von PBS, ein Idol im One-on-One, sozusagen der uneheliche Großvater von Sandra Maischberger und Günter Gauss. Und heute ist tatsächlich noch ein Nachrichten-Anchor, dessen Namen ich aufgrund meines tief innesitzenden Feminismus gar nicht erst gekannt habe, auch wegen unangemessenen Verhaltens. Also wenn ich jetzt zum Beispiel auf der Straße junge Frauen sehe, wo ich mich frage, ist es noch eine Hose oder hat sie sich den Arschpulver beschichten lassen, finde ich ein angemessenes Verhalten ist zu sagen, wow, geiler Arsch. Ist es aber genau unangemessenes Verhalten. Das ist schwer zu lernen, finde ich. Was ist jetzt da angemessenes Verhalten? Es ist natürlich das Killerbeispiel. Das Killerbeispiel soll ich dich von killern? Der aufgesprühten Hose, das soll ja mir als Frau sagen, du willst es doch selbst, wenn du dich so anziehst. Also darf sich die Frau so nicht anziehen, muss sie damit rechnen, dass sie den Übergriff herausfordert? Also ich darf keinen Anzug, teureres Hemd, Krawatte anziehen, aus einem Mercedes steigen, weil dann habe ich ja die entsprechend gepolten Frauen an den Hacken. Das ist so, ob das sexistisch ist oder nicht, weiß ich nicht. Aber jeder Mensch hat da seinen Code, sich mitzuteilen. Aber was diskutieren wir hier? Harvey Weinstein hat ja seine Macht missbraucht. Wenn du auf der Straße schreist, geiler Arsch, missbrauchst du ja nicht deine Macht. Ich schreie das ja auch nicht. Wie machst du es denn? Ich glaube, ich würde es gar nicht sagen, aber ich würde es schon denken und ich würde mich nicht gleich für den Gedanken bestrafen wollen. Das ist ja auch der Unterschied, sagt die Psychologie. Also der Gedanke ist erstmal noch nicht das Problem. Das Problem ist das, was auf den Gedanken folgt. Ja, die Hysterie bei den Weibern. Nein, das, was du machst. Also was der Mann macht. Also ja, wenn du was denkst. Wir denken, ist nicht das Problem, sondern was der Mann tut. Ja. Das finde ich sexistisch. Wenn ich morgens die Zeitung aus dem Postkasten hole, ist es bei uns leider die feministischen Kampfblätter Taz und FR. Bestellt von meinem Male-Lebensgefährten? Ja, ich fühle so 68% Männlichkeit in mir. Bis ich die in die Küche getragen habe, bin ich schon grundbeleidigt, weil wieder auf allen Titelseiten steht, was Männer für Arschlöcher sind. Ja, deswegen aber hast du diese Zeitung abonniert, damit du schon bist. Deswegen werde ich sie abbestellen. Küche. Ich möchte, dass wenn das statistische Jahrbuch erscheint und da steht drin, Männer in Deutschland sterben 5 Jahre früher, Männer in Deutschland sind 3-mal so oft obdachlos, Männer in Deutschland begehen 75% aller Selbstmorde, dann möchte ich, dass die Taz und die FR damit auch aufmachen. Können wir nicht mal für einen Augenblick so tun, als ob es ausnahmsweise mal nicht um Männer geht? Ja, um uns geht's ja nie. Sondern zum Beispiel um Frauen, in diesem Fall in ihrer Eigenschaft als Opfer, dass sie werden, weil sie Frauen sind. Also es wird ja immer wieder darauf hingewiesen, dass bei den Frauen, die von Weinstein und ähnlichen Männern belästigt, missbraucht, misshandelt wurden, irgendwie, dass viele von denen auch ihre Karriere quasi in einem frühen Stadium beendet haben. Und es wird darüber spekuliert, wie viel Kunst verloren gegangen ist, dadurch, dass zum Beispiel Autorinnen gesagt haben, nee, sie werden lieber Lehrerinnen, als irgendwie weiterzuschreiben und sowas. Also können wir uns für einen Augenblick wirklich mal darauf konzentrieren, was mit den Frauen ist? Und die Täter sind in diesem Fall Männer, Die Frage ist aber tatsächlich ja berechtigt, sind es Männer, weil Männer nun mal Männer sind, oder sind es Männer, weil Männer viel öfter in Machtpositionen sind, wo sie es ausnutzen können, dass sie eine bestimmte sexuelle Aggressivität auch haben? Lösung Nummer zwei. Ich mache mal das Radio aus oder suche einen anderen Sender, wenn Musik von Michael Jackson kommt, weil ich bei Michael Jackson an ein misshandeltes, von Kindesbeinen an auf misshandeltes Menschlein denke, das dann später auch selber weiter misshandelt hat. Und ich kann es nicht gut hören, weder dieses komische Gequietsche, was er da von sich gibt, noch die Assoziationsblasen an eben Kindesmisshandlung, Folter für die Sangeskarriere, Notgeilheit dieses Vaters, aus diesen Kindern irgendwie Milliarden zu machen. Das weht mich aus der Musik an, und die Debatte über, ob man jetzt noch von Weinstein produzierte Filme gucken kann, okay, das kommt bei mir richtig aus dem Bauch, dass ich denke, ich will dieses misshandelte Kind nicht beim Quietschen hören. Also das kann ich schon verstehen, aber es beschränkt sich durchaus jetzt eben nicht nur auf Frauen als Opfer. Ja. Genau, dass es sich um Macht dreht, sieht man ja auch an der Kevin Spacey-Variation. Ja. Männer, Opfer. Mann. Er hat die Macht, er ist der Chef am Theater, und der untergeordnete Arsch muss gefälligst spuren. Das ist bei Weinstein dasselbe. Ihr seid ja beide schon länger in der deutschen Medienbranche aktiv. In den USA und in Großbritannien rollen im Moment die Köpfe, metaphorisch. Aus Deutschland hat man noch gar nichts gehört. Man hat so vereinzelt irgendwie Texte gelesen, die so auf die Melodie gingen. Wenn wir jetzt auspacken, dann geht's hier aber auch los. Aber wir wollen noch nicht oder so. Muss man damit rechnen, dass es in Deutschland auch namhafte Enthüllungen gibt? Keine Ahnung. Richtig keine Ahnung. Wie ist denn dir das ergangen, als du zum Fernsehen gegangen bist? Ich habe damals mit meinem Co-Moderator, der einen hierarchischen Posten beim Westdeutschen Rundfunk bekleidete und deswegen nicht nur Mann, sondern auch Boss war, einen langen Spaziergang am Rhein gemacht, über den der sich noch Jahre später vor Lachen ausgeschüttet hat, weil ich ihm gesagt habe, ich moderiere mit Ihnen, aber Sie packen mich nie an. Niemals läuft irgendwas zwischen uns. Und ich weiß, dass er das nie beabsichtigt hat. Aber das weiß ich natürlich erst, nachdem ich ihn kennengelernt habe. Für mich war es wichtig, du musst von vornherein klar machen, wo die Grenze ist. Mich selten so blamiert wie da, aber ich musste das machen. Ja. Ist überhaupt nicht blamabel. Also cool, dass er gelacht hat und dass das für dich offenbar auch so überzeugend war, aber you never know. Also in der Situation hat er natürlich nicht gelacht, sondern geschluckt, aber nachdem wir uns dann kennengelernt hatten und zusammengearbeitet hatten und wussten, was voneinander zu halten ist, da hat er mir mal erzählt, er hätte sich noch Tage danach weggeschmissen. Ich glaube, ich wäre richtig beleidigt gewesen, weil es ja mit der Unterstellung operiert, dass ich das wollte. Mhm. Und auf die Idee würde ich umgekehrt nie kommen, wenn ich jetzt mit einer Frau zusammenarbeite, zu sagen, wir müssen erstmal spazieren gehen und ich muss der jetzt sagen, aber bilde dir nicht ein, das. Ja, aber das ist ja genau der Unterschied. Also damit hast du ja genau den Unterschied. Ich würde das nicht tun, weil ich in meinem Verständnis die Frau beleidigen würde. Ich habe natürlich meinen Gesprächspartner auf seine sexuellen Bedürfnisse reduziert. Das stimmt genau. Ja. Insofern habe ich mich total übergriffig verhalten. Ich komme nie raus. Aus der kurzen Epoche, wo ich mal sowas wie stellvertretender Popstar war, Anfang der 90er, kann ich sagen, ungebetene Nacktbilder an Stellen, wo es echt nicht nottut, angefasst werden. Die ganze Palette erlebst du als Mann auch. Jetzt war ich aber körperlich bestimmt nicht so modelattraktiv, sondern ich hatte eher so Insignien wie Ruhm, vermutlich Geld, eine gewisse Macht durch den Ruhm. Und das sind Trigger, die funktionieren umgekehrt genauso. Allerdings, du hast natürlich auch betörend gut ausgesehen, ja, in diesen Zeiten. Ja, hör doch auf. Und deine Stimme so sexy. Und ich wende nur, also ich, die Bedürftigkeit des Mannes ist jedenfalls sozial bedingt oder kulturell bedingt so hoch, dass er nie sagen würde, toucht mich jetzt eine Frau zu. Es gab Situationen, wir können ja jetzt zumindest verraten, dass Sabine und ich uns schon länger kennen, ja, wo Sabine, du sagtest, heute treffen wir die so und so's. Ich weiß, das magst du nicht so, weil die Frau dich immer anfasst. Das hat aber jetzt mit deiner ganz persönlichen Traumatisierung zu tun, dass in eurer Familie sich nie umarmt wurde. So, das ist jetzt, wenn ein Mann nicht angegrapscht werden wird, ist er persönlich traumatisiert. Die haben sich auch zu Weihnachten die Hand gegeben, das kann man doch wirklich, das ist doch nicht, ich meine, Familie ist doch Hug, ich bin, hug, das hug. Ist so, wenn Frauen Körperkontakt ablehnen, haben sie recht, weil es Gewalt ist und Männer haben einfach einen an der Klatsche. Also gehen wir nochmal zurück zu Zeiten, als auch Herr Küppersbusch ein Medienboss war und Nacktfotos geschickt kriegte. Wie war das denn? Wie spannend? Wie, wenn ich da kurz interferieren darf als Nachgeborener, wie lief das technisch ab vor der Erfindung von Smartphones? Kam da tatsächlich dann so aus dem... Es gab damals eine Einrichtung, die ich glaube, Gloria von Thorn und Taxis persönlich gehört, die sogenannte Postkutsche, in der wurden sogenannte Briefe befördert, in denen man sogenannte Dinge reintun konnte. Heute unvorstellbar. Aber du bekamst dann tatsächlich einen Briefumschlag? Ich wollte jetzt gar nicht so viel über dieses einzige Nacktfoto meiner kompletten Karriere reden. Aber wir wollen was davon hören. Ja, habt ihr jetzt. Ich habe mich bei dieser ganzen Weinstein-Nummer immer gefragt, weil es ja auch um Komplizenschaft geht, darum, wie Leute weggucken, wie Assistenten oder Assistentinnen, die natürlich auch in einem Abhängigkeitsverhältnis stehen, sich quasi direkt mitschuldig gemacht haben, indem sie Schauspielerinnen oder andere Frauen zu diesen Verabredungen irgendwie gelotst haben. Also ich glaube, jetzt in dem Fall war es naheliegend, weil es um den Medienbetrieb geht und wir oder ich als Mensch im Medienbetrieb dann natürlich sofort irgendwie Parallelen sehe und dann so das hinterfrage, wie ich selbst handeln würde und ob ich vielleicht selber irgendwas übersehen habe. Aber ich glaube, das kann man auch ausweiten auf eigentlich alle Berufsfelder. Irgendwie immer so die Frage, hat man was übersehen? Hat man sich irgendwo mitschuldig gemacht? Und wie würde ich reagieren, wenn ich irgendwas sähe? Habt ihr da irgendwelche Erfahrungen selber? Nee. Ich kenne eine ganze Reihe Produktionen, die um einen Star, männlich oder weiblich, drumherum gebaut sind und wo nicht unwesentliche Teile der Energien dieser Produktion darauf gehen, diesen Star bei Laune zu halten. Das ist erstmal korrekt, weil der hält das Gesicht aus, die Show trägt ihren seinen Namen. Am Ende, wenn das Rotlicht angeht, muss derjenige liefern. Und wenn der jetzt Pantoffeln und chinesischen Tenka Ichi-Tee oder einen toten Hund in der Garderobe haben will, dann machst du das eben. Da sind auch welche drunter. Da sitze ich in der Regie mit Bildmischer, mit Regisseur, mit Redakteur, mit Schriftgenerator-Typen. Und da wird in der Probe rumgebölft. Welches Arschloch hat das gemacht? Und so moderiere ich nicht. Und aha, na das ist ja ein toller Text. Welcher Blödmann hat sich den dann ausgedacht? Und welcher Vollpinsel lässt während des Podcasts seinen Kulli runterfallen? Und dann kriegst du Rückmeldung aus dem Studio irgendwann, ja, die Raffaella ist jetzt gegangen, die lässt sich das nicht mehr bieten. Ja, der Peter sagt, er arbeitet heute nicht mit, wo richtig die Machete schwingt. Das ist das tatsächlich, was mich an dieser Weinstein und folgenden Veranstaltung so irritiert, dass Produzenten, Produktionsfirmen wissen, mit welchen Arschlöchern sie es zu tun haben. Das fällt nicht auf, weil endlich irgendjemand ein Opfer, Mann oder Frau, von einem Täter, Mann oder Frau, sagt so, der hat's getan, sondern du schaffst einen Produktionszusammenhang, der ist darum gebaut, dass ein Arschloch wie ein Sonnenkönig in dieser Produktion regiert. In Ausnahmefällen. Aber das gibt's. Ja. Und die Firma, die immer wieder sagt, ah, Weinstein, wir wissen alle, was der für ein Problem hat, wir wissen alle, wie viele Leute hinterher kommen und sagen, sich beschweren, weil er das getan hat, aber er macht eine geile Kasse, er macht geile Filme, lass uns das weiter irgendwie ummänteln und lass ihm ihr Leben zuführen, was immer dann so ein Verbrecher haben möchte, da liegt das Verbrechen. Klar kann man sich fragen, es gibt ja offenbar nur Schauspielerinnen, die von Weinstein angefasst wurden und keine Karriere gemacht haben oder Schauspielerinnen, die in Weinstein-Filmen Karriere gemacht haben und nicht von ihm angefasst wurden. Es gibt auch welche, also Gwyneth Paltrow hat sich geäußert, Uma Thurman hat sich bisher so ein bisschen nebulös geäußert, ja. Hat aber angedeutet, dass dann noch mehr kommen wird. Also es gibt ja durchaus auch welche, die Karriere gemacht haben. Genau. In seinen Filmen? Es gibt einen Teil, wo ich auch sage, mach bitte früher die Fresse auf. Also lass es nicht aussehen wie ein Poker. Wenn ich damit Erfolg habe, dann nehme ich das hin. Und wenn ich damit Misserfolg habe, dann lasse ich ihn hochgehen. Sondern lasst ihn hochgehen. Und das ist auch eine Anforderung, weil ich jetzt zufällig auch neben Beruf Fernsehproduzent bin, wo ich mir aus dem Vorgang schon vorgenommen habe, zu sagen, wenn ich den einen... Wir hatten mal einen Moderator, öffentlich-rechtlich, männlich, Politmoderator... Beschreibt den jetzt nicht genauer, weil das sonst zu identifizieren wäre. Der sagte zu dem Warm-Upper, na Warm-Upper, das wäre doch einer für dich. Unser Warm-Upper, also der Mensch, der das Studiopublikum begrüßt und einweist, war vor 150 Leuten im Studio geoutet, ohne gefragt zu sein. Und das ist dann auch mein Job als Produzent zu sagen, erstens, Moderator geht überhaupt nicht. Zweitens, ich entschuldige mich bei dem Warm-Upper. Drittens, muss ich den fragen, willst du überhaupt noch für uns arbeiten? Und wie stellen wir zwischen dem Denunzianten und dir eine Arbeitssituation her, dass das für dich wieder geht? Und das muss doch alles bei solchen Leuten wie Weinstein tausendmal passiert sein. Und da müssen doch immer Firmen gesagt haben, schmier's mit irgendwas zu, mit Geld, mit guten Worten, damit der Reibach weiterläuft. Wenn du vorhin sagst, irgendwie macht früher das Maul auf, wenn Stars und Schauspielerinnen sind und sowas, die sich jetzt äußern, dann sind die ja schon in einer gewissen Machtposition. Inzwischen, also zum Beispiel Jennifer Lawrence hat sich ja auch geäußert, die gesagt hat, sie ist jetzt in der Position, wo sie als Oscar-Preisträgerin, als teilweise bestbezahlte Schauspielerin in Hollywood, wo sie einfach sich äußern kann, ohne Angst zu haben um ihre Karriere oder um ihren Ruf oder sowas. Also es gibt natürlich ganz viele, die in einem so frühen Stadium der Karriere sind, dass sie dann einfach an der Stelle quasi rausgedrängt werden können. Und die sind aber ja schon als Schauspielerin vielleicht an einer exponierteren Position. Es gibt ja hunderte und tausende Leute an so Sets, die quasi wirklich direkt ersetzbar sind, wo, wenn irgendeine Aufnahmeleiterin, Kabelhilfe, sonst irgendwie was sagt gegen den Star, dass dann die Produzenten oder die Verantwortlichen sagen, okay, wir müssen hier den Deckel draufhalten, du bist morgen nicht mehr hier. Aber ja, das passiert ein, zwei Mal, aber du weißt doch beim dritten Mal, mit wem du es zu tun hast. Du weißt doch zum Beispiel, selbst wenn du das jetzt nicht moralisch siehst, sondern nur ganz machiavellistisch, dann weißt du, wenn ich mit diesem Moderator, Star, Produzenten, Schlagersänger, whatever, und auch alles Moderatorin, Star, Schlagersängerin arbeite, werde ich immer das Problem haben, dass da Leute übergriffig behandelt werden. Das einmal, klar, dann lässt du die Kabelhilfe sausen. Das wird wahrscheinlich leider so sein. Aber beim dritten Mal, weißt du, du hast ein Problem werden. Ja, aber wenn die Leute den Problembären angucken wollen, weil sie nicht wissen, dass es du musst mit dem Problembären reden, wir können so nicht zusammen. Ich habe keinen Bock, dass ich hier nur auf einer Machiavellistisch nehme. Ich kann dir nicht für jeden Produktionstag ein komplett neues Team hinstellen, weil hier niemand mehr mit dir arbeiten will. Das kannst du dem schon sagen. Klar, du riskierst am Ende, dass dann dein Star sagt, dann arbeite ich eben mit dir Arschlochproduzent nicht mehr. Weil ich setze halt voraus, dass ich mich übergriffig benehmen kann. Das Risiko, also irgendjemand muss dann mal ein Risiko nehmen. Klar, ist auch eine Mutprobe. Weil weiß ich auch nicht, ob ich das mustergültig gemacht habe in meinem Leben. Hätte ich machen sollen. Mir sind zu viele Wenns drin, ich kann das alles nicht beurteilen. Das ist alles so weit weg und das sind Leute, wo ich nicht weiß, was ich davon halten soll, was die sagen. Wen meinst du jetzt? Diese ganze Debatte, die in Hollywood losgetreten ist und dann auf ganz Amerika übergegriffen hat und wo du jetzt auch fragst, wann geht das denn hier los, die hat nicht viel mit meinem Leben zu tun. Ich kann da jetzt nicht mitdiskutieren. Ja, weil du die Erfahrung nicht gemacht hast oder so. Weil ich die Erfahrung nicht gemacht habe. Ja, es kamen ja dann auch teilweise wirklich Stimmen, die sagten, ja, schlimm, aber in meiner Branche ist es nicht so. Zum Beispiel Journalisten, wo ich sagen würde, also ganz unabhängig von der konkreten Branche, die Äußerung, habe ich nichts von gehört, wird schon nicht so sein, halte ich immer für extrem heikel. Also Schwarze Schwäne, Karl Popper, die Falsifikation. Das Karl Popper klingt in dem Zusammenhang aber auch. Ja, aber dann bist du schon nah an der intellektuellen Bürgerwehr, wenn du sagst, also wenn jemand sagt, habe ich bis jetzt nicht erlebt, dann ist das schon irgendwie, das kann ja schon nicht stimmen. Da hast du schon damit einen falschen Satz gesagt, dann ist ja dieses Thema so vermint, dass egal wo ich hintrete, ich eigentlich eine hochgehen lasse. Also da komme ich dann nicht mehr hinterher. Ich mag eigentlich an dem eben beschriebenen Umstand, dass die Diskussion, wenn es denn eine wäre, in Amerika weit aufgeregter, um das Wort hysterisch zu vermeiden, ist als in Deutschland, dass ja eben, dass die Situation hier noch nicht so abgekurvt ist. Denn ein Problem ist, dass bei diesen Hashtag-Debatten, wie wir sie jetzt hatten, verschmelzen immer die Rolle von Ankläger und Richter. Ich klage jemanden an und damit habe ich ihn auch gerichtet. Wir haben eine Reihe Fälle wie Andreas Türk oder Kachelmann oder Karl Dall, wo zumindest Gerichte dann nichts finden konnten in unterschiedlichen Shades of Grey auf Freispruch dritter, vierter, fünfter Klasse. Und den entgegengesetzten Fall Weinstein, wo einer dann auch sofort sagt, stimmt und ich gehe in Therapie, weil es ist alles wahr, was mir vorgeworfen wird, haben wir so nicht vorzuweisen. Das heißt nicht, dass es den nicht gibt. Aber wir könnten in Deutschland uns die Geschichte andersrum erzählen. Das wäre total gefährlich. Böse, schmutzige, bigotte Amerikaner verklemmt bis zum Anschlag und in Wirklichkeit hat jeder die Hand in der Hose des weniger Mächtigen. Und in Deutschland ist alles toll. Das glaube ich so auch nicht, aber ich freue mich darüber, dass die Debatte hier offenbar noch ein bisschen, Ausnahme Brüderle, ich bestehe auf mein unbedingtes Recht, gelegentlich auf meinen Körper reduziert zu werden und auch auf das Recht von Frauen, das zu tun. Dich zu reduzieren? Ja. auf deinen Wunsch hin, also, können wir alles machen. Es kommt ja dann immer sehr schnell die Debatte Künstler, Werk, wie hängt das zusammen? Kann ich das eine gut finden ohne das andere? Ich finde es gerade bei Schauspielern oder sowas schwierig, weil das ja ein Gesamtkunstwerk ist, wo selbst der Star halt nur einen bestimmten Anteil hat, wo Autoren hinterstehen, Regisseure, ganz, ganz viele Leute, bis runter zur Aufnahmeleitung, Kabelhilfen, Maske und sowas. Leute, die aufrichtig gearbeitet haben, die sich das Geschrei anhören mussten, die sich womöglich die Belästigung gefallen lassen mussten, in Anführungszeichen. Und die haben an einem Gesamtprodukt gearbeitet, das am Ende gut werden sollte. Und ich finde es dann ungerecht zu sagen, dieses Produkt ist nicht mehr da. Finde ich auch. Und deswegen finde ich aber zum Beispiel die Entscheidung von Ridley Scott, Kevin Spacey aus seinem neuen Film, wo er eine größere Nebenrolle hat, rauszuschneiden und durch einen anderen Schauspieler, Christopher Plummer, zu ersetzen. Das ist eine sehr radikale Lösung, über die man auch geteilter Meinung sein kann. Aber ich finde sie konsequent und ich finde sie gut. Und selbst wenn die Entscheidung nur getroffen ist aus dem Gedanken heraus, niemand wird sich einen Film mit Kevin Spacey angucken, egal wie gut der Rest ist, oder niemand wird diesen Film auf die Oscar-Liste setzen wegen Kevin Spacey. Wenn es nur der Gedanke ist, der Ridley Scott dazu getrieben hat, das zu ändern, finde ich es auch schon legitim, weil es immerhin zeigt, du, Typ, kommst nicht mit allem durch. Und in dem Fall ist es wohl auch so, dass Ridley Scott sich eigentlich sowieso Christopher Plummer gewünscht hatte, der auch älter ist. Kommt ja so. Dann praktisch. Und das heißt, wenn jetzt. Und das Studio hat gesagt, wir hätten aber gerne Kevin Spacey, weil das ist der größere Star und dann schminkt ihn halt auf alt. Und wenn jetzt in den Burda-Zeitschriften steht, die Ferris, das ist doch eine mimende Kartoffel, diese Rolle muss doch Frau Furtwängler haben, die zufällig die Gattin von einem Burda ist, dann würde es besser funktionieren, wenn man sagt, die Ferris fasst eigentlich auch immer die Regieassistenten an, sag. Logisch? Logisch. Also ich kann so einfach auch gut Leute mobben. Ja. Weil ja Richter und Ankläger sind immer eine Person. Ich sage, der ist doch sexuell übergriffig, bumm, kann ich sagen, jemand anders kriegt die Rolle. Es ist ein bisschen viel Konjunktiv. Habt ihr eigentlich hier einen Podcast über die amerikanischen Filmverhältnisse oder über Moral? Ich fände es ja gut, wenn es gelingen würde, zu definieren und zu erkennen, dass das Wort Sexismus zwar die Silbe Sex enthält, aber ganz wenig mit Sex zu tun hat. Diese Debatte bricht immer da los und da gucken wir uns Medien auch selber für an, wenn es mit Sex zu tun hat. Das Wort bedeutet aber, wie Gerhard Rudolf Baum, einer der führenden Moralphilosophen unserer Zeit, in der Weiterbildungsstätte Maischberger, glaube ich, erklärt hat, und das heißt eben Diskriminierung wegen der vermuteten oder gefühlten Geschlechtszugehörigkeit. Ja, was glaubst du, was wir denken, wenn wir Sexismus sagen? Genau das? Ja, die Debatte geht immer los, wenn irgendwie Sex im Raum ist. Darum geht's aber gar nicht. Ja, nein. Es geht bei Geschlecht und Macht. Also deswegen finde ich, auch wenn das Fremdwort wegen meiner noch schlimmer ist, eben Gender-Debatte viel spannender. Weil ich glaube nicht, dass diese Rollenzuweisungen stimmen. Männer sind immer übergriffig, Frauen sind immer Opfer. Und ich glaube auch nicht, dass dieser eine Punkt Sexualität so heftig ist im Einzelfall sein mag. Es ist ja nicht Sexualität, sondern es geht um Geschlecht. Nein, ja, es geht um Macht. Es geht um sexualisierte Macht. Dass das der einzige Aspekt in der Frage ist, wie jeder einzelne Mensch sein Leben auch vor in dem Zusammenhang, dass er irgendwie einem Geschlecht angehört, einem von dreien, wie wir inzwischen wissen, besser gestalten kann. Und da arbeiten wir gegeneinander und sagen, ihr seid Schweine, nein, ihr seid Memmen an diesem einzigen Punkt, und es ist ein viel breiteres Thema. Warum sind die Rollenzuweisungen in dieser Gesellschaft so, wie wir sind? Wieso findet man das völlig normal, dass Männer früher sterben? Unser hauptsächliches erotisches Angebot ist die Brieftasche. Das finde ich auch alles scheiße. Warum werden Lesben so gehasst? Das sind lauter Themen, über die man super reden kann. Die haben alle nichts mit Sex zu tun, die finden aber nicht statt. Weil sobald der Erste oder die Erste schreit, der hat mir in die Titten gepackt, ist alle Titelseiten voll damit. Die Medien stürzt sich natürlich auch, glaube ich, gerne auf dieses Element. Also die Bild-Zeitung schreibt ja dann gerne vom Sexskandal. So, also ein Sexskandal in Hollywood ist irgendwas in den 30er Jahren, wo ein verheirateter Filmproduzent und eine verheiratete Schauspielerin irgendwie in irgendeinem Keller oder sowas übereinander herfallen und alle sind in großer Aufregung und sowas. Das ist vielleicht ein Sexskandal oder sowas. Um was es hier geht bei Weinstein ist ja bis zur Vergewaltigung, und das ist kein Sex, sondern es ist ein übergriffiger Akt, in dem zufälligerweise das Element des Sexes mit eine Rolle spielt. Aber es geht eigentlich hauptsächlich um die Ausübung von Macht. Und ich glaube aber, dass tatsächlich dieses Wort Sex, diese Silbe, diese drei Buchstaben irgendwie in Journalisten in vorauseilendem Gehorsam auf die Leserschaft schon was triggern, das sagen, ja. Das ist hier das interessante Element, dann lesen es die Leute. Und wenn der Weinstein-Skandal nur wäre, dass irgendwelche Mitarbeiterinnen angeschrien werden oder sowas, das gibt es ja sogar in der Geschmacks-, da ist eine Frau und ich kenne ein halbes Dutzend Mitarbeiter bei mir, die wollen mit der Frau nicht mehr arbeiten. Und das, aber da kriegst du eher die Geschichte rüber, als geil, das ist mal eine Frau, die nutzt Macht, die hat Eier, toll. In dem umgekehrten Fall, ich habe einen Moderator und 6 Mitarbeiterinnen wollen mit dem nicht mehr arbeiten, habe ich ein richtiges Problem. Das ist genau so ein Aspekt, den ich meine. Aber lass uns auch noch darüber reden, dass die Bundesrepublik nie so militaristisch war, wie seitdem Angela Merkel und Ursula von der Leyen die Bundeswehr leiten, in der 99% der kämpfenden Einheiten Männer sind. Du hast mich gefragt, ob ich das irgendwann mal erlebt habe. Ich habe das erlebt. Und zwar, wenn ich mit mächtigen Medienhierarchen in einem Raum war, die davon ausgingen, dass ich heterosexuell gepolt bin und die anfingen, lesbische Kolleginnen zu dissen. Also das habe ich mehrmals erlebt, dass die sich so geäußert haben, wie könne man ja nicht so gut mit zusammenarbeiten, wäre ja nicht so prickeln, das wäre ja Da habe ich für mein Unterbewusstsein sehr wohl mir gedacht, okay, verstanden, das sollte man tunlichst privat abhandeln, sowas, so eine Orientierung. Das kommt hier beruflich nicht so gut. Hm. Was sie dann das würde ich auch, gehört zu Gender-Debatte, dass der heterosexuell ausgerichtete Mann sagt, ich arbeite gerne mit Frauen, aber bitte nicht mit Frauen, die auf Frauen stehen. Das ist dann nicht mehr so spannend. Bei Frauen ist es umgekehrt, ne? Arbeiten besonders gern mit Schwulen zusammen? Weiß ich nicht, ich glaube, das kann ich nicht beurteilen. Also ich würde jetzt auch mal sagen, dass auch der homosexuelle Mann gerne Opfer oder Schlusspunkt irgendeines Witzes ist in der Branche unter heterosexuellen. Aber der kränkt im Patriarchat nicht so sehr den Machtinhaber wie die Frau. Das stimmt, weil es ist natürlich weniger Konkurrenz, aber quasi irgendwie doch so die Punching Bag, die Lachnummer. Ja. Ich kann jetzt mal von diesen internationalen Themen, wo wir gerade ernst genug gestimmt sind, einen radikalen Wechsel auf ein innerdeutsches Thema vollziehen, weil ich finde, das hat mich so berührt in seiner ganzen tragischen Dimension und man konnte so wenig darüber berichten, weil es einfach passiert ist, wie es passiert ist. Aber ich würde gerne eure Meinung dazu hören. Dieser Vater, der seinen Kindern in der Gartenlaube eine wunderschöne Silvesterfeier ausrichtet, den Generator testet und anschließt und sagt, die jungen Leute sollen schön feiern und die sollen es schön warm haben und am nächsten Morgen in die Laube kommt und seine Tochter wecken will. Die ist kalt. Der stand ja nun in diesem Jahr vor gar nicht langer Zeit vor Gericht. Und ich komme immer noch nicht drüber weg, wie er leben kann und wie man überhaupt damit leben kann. Ist er verurteilt worden? Ja, er ist verurteilt worden auf Bewährung. Es gibt einen brillanten Kommentar von Heribert Prantl dazu, der sagt, du musst abwägen zwischen der juristischen Strafe und der tatsächlichen, ja, im Leben eingetretenen Strafe. Die Strafe, dass seine eigenen Kinder gestorben sind, ist sicherlich genug. Es sind aber auch noch andere Kinder gestorben. Und Prantl spricht dann darüber, über das Glück, das man im Leben hat und wie oft man ein Risiko eingeht, ohne es zu merken, am Steuer mal eben irgendwie aufs Handy geguckt, geantwortet. In den meisten Fällen geht's gut und es gibt eben diese Momente, in denen es nicht gut geht und in denen es irgendwie jeden treffen kann. Und man hat einfach meistens Glück und manchmal hat man es nicht. Und es ist ein so kluger Text, wie so oft bei Prantl, der auch auf die ganze Dimension des Unvorstellbaren ja irgendwie so ein bisschen auslotet. An dieser Stelle empfohlen und verlinkt, wie immer, in den Shownotes auf coffeeandtv.de ein, wie du sagst, wirklich ja fast biblischer Fall in seinen Dimensionen, in seiner Tragik und Schlimmheit. Fußnote: Bewährungsstrafe heißt, mach das nicht nochmal, sonst musst du aber wirklich ins Gefängnis. Passt gar nicht, ne? Nicht so richtig. Nicht so richtig. Dafür hat Herr Schlecker Bewährung gekriegt. Ja, und seine Kinder müssen in den Knast. Ja. Weil er es so gedreht hat, dass die eigentliche Missetat bei den Kindern ist. Aber wenn man sich jetzt die Schleckers anguckt und Familie Trump anguckt, die ja noch nicht im Knast sitzt und wo es auch womöglich noch länger dauern kann, müssen wir in Deutschland eigentlich immer noch ganz zufrieden sein mit allem, wie es gelaufen ist? Okay, also die Menschen, die bei Schlecker gearbeitet haben, natürlich nicht, aber dass solche ist, Leute ist auch... Ist Schleckerfrau eigentlich geschlechterdiskriminierend? Ja, ich glaube, das Wort ist auch Unwort geworden oder irgendwie sowas. Das ist, glaube ich, hinreichend kritisiert worden. Mhm. Böhm Jammermann setzt auf Marschmeier als deutschen Trump. Not so bad. Die Frage ist, wer in der Verfilmung von Marschmeiers Leben die Rolle von Veronika Ferres spielen wird. Wir tippen auf Til Schweiger. Und sonst, ich weiß nicht, wer sich da noch hervortun könnte. Dieter Bohlen? Also was ist so eine Art mediales Maximalarschloch, wo die Leute sagen, den finden wir auch doof, aber der nervt so geil rum, den wählen wir jetzt. Da ist die AfD, glaube ich, gerade auch auf der Suche und ich glaube, Christian Lindner hat es verstanden. Also dass die Erotik des, ihr dürft mir beim Zerstören zuschauen, dass das auch immer noch, also auch in Deutschland für 3-4% gut ist, aus weiß ich der Umfragen. Hast du andere Kandidaten? Bohlen ist tatsächlich die Karriere, Bohlen, Trump, natürlich kommen die aus einer ganz anderen Richtung, aber ja beide im Prinzip erst richtig groß geworden durch Reality-TV-Shows, in denen sie die Arschlöcher geben durften, die sie möglicherweise tatsächlich sind oder auch nicht. Auch Shows, in denen die Grenze des Sagbaren und des Akzeptierbaren verschoben wurde, was, glaube ich, auch mit dazu beigetragen hat, so dass so Äußerungen von Trump, von AfD-Politikern und sowas, dass das irgendwie so eine Art von Normalität geworden ist, weil halt in so Castingshows Bohlen Leute niedergemacht hat mit Sprüchen, für die man früher als Arbeitgeber quasi in der Situation irgendwie auch, glaube ich, vor Gericht gelandet wäre. Also du meinst, der ist so ein Pionier der Verrohung der Öffentlichen? Ja, ich glaube schon, dass gerade diese Castingshows und diese Kommentare, wo man dann als Zuschauer singt, so haha, lustig, dass das mit dazu beigetragen hat, dass das, worüber wir uns aufregen oder das, was wir noch akzeptieren, sich verlagert hat. Eins setzen. Sehr klug beobachtet. Unbedingt. Das war jetzt die Tasse Heißwasser von Sabine, die hier klackend auf dem Küchentisch Platz gefunden hat. Du trinkst ja gerne heißes Wasser, ne? Es gibt eine Fernsehserie in England. Heißwasser Reloaded. Das Mädchen ist mit dem Drehbuch rumgelaufen und hat es dann selbst gemacht, eine Schauspielerin. Diese Serie hat 6 Folgen, 20 Minuten und die heißt Fleabag. Kann ich nur sehr empfehlen. Fliegentasche? Ich glaube Flohbeutel oder so. Ja. Fleabag ist nämlich, im Zentrum steht der Satz, den ich auch für diesen Mann in der Gartenlaube sagen würde. People make mistakes. People make mistakes. Es ist einfach so. Manchmal macht man einfach einen Fehler. Und diese Serie ist unglaublich. Okay. Ey, also den Brandl lesen, die Serie gucken. Es gibt eine Menge Sachen, die ihr machen könnt, statt einen blöden Podcast zu hören. Die Weihnachtsfeiertage stehen ja fast schon vor der Tür. Also. Der Lucky hat Kekse gebacken. Sau lecker. Ich habe probiert. Wer hört sich das denn alles an? Lass mal Schluss machen. Ich fürchte, wir kommen nicht umhin, doch noch ein bisschen über unsere, ich nenne es mal Bundesregierung zu sprechen. Ach. Unsere geschlechtsführende Bundesregierung. In der letzten Folge hatten wir gesagt, hey, Jamaika und brennt alle Witze ab, die uns dazu einfallen. Und jetzt stellen wir fest, Christian Lindner wollte gar nicht nach Jamaika. Never ever. Also gestern kommt jetzt das Name-Dropping im diesmaligen Podcast. Ich war gestern mit Serdar Somunjo bei NTV verabredet, 25 Jahre in der Bertelsmann-Repräsentanz unter den Linn, übrigens Haus Nummer 1, wo Liz Mohn, man müsste jetzt immer so markern, ne, die ganzen geilen Namen, sonst auch eine eigene Privatsuite hat, wartete am roten Teppich, traf Svea Mäh, die Frau von Anne Mäh, die beide darauf warteten, dass von ihnen zu betreuende Prominente eintreffen würden. Die trafen kurz darauf auch ein, nämlich Katrin Göring-Eckardt und Anton Hofreiter. Und da stand ich dann neben Katrin Göring-Eckardt auf dem roten Teppich und wartete und sagte, Mensch, wie war es denn so? Und sie erzählte vieles. Und vieles hatte sicherlich auch einen grünen Spin aus dieser Jamaika-Verhandlung, aber auch die schöne Anekdote, Lindner habe zwischendurch konvulsive Textbausteine aus dem Wahlkampf ausgebrochen, sich dann auch darin gesteigert, mit der Schlusslosung aufgehört und sich dann umgeschaut und dann hätte gar keiner geklatscht in der Jamaika-Verhandlung, das sei sehr enttäuscht gewesen. Und Peter Altmaier habe irgendwann, als zu offenbar geworden wäre, dass die FDP mit ihrer 8-Mann-Verhandlungsdelegation ja gegen Riesendelegationen von CDU und FDP stand, gesagt, ja, sie waren ja 4 Jahre nicht im Parlament, sie haben keine Stäbe, keine Bundestagsabgeordnetenbüros zur Verfügung. Wir stellen Ihnen das Kanzleramt zur Verfügung. Wenn Sie irgendeine Frage haben, wenn Sie was nicht wissen, so wer ist Trump oder Glyphosat, wie schmeckt das eigentlich? Wir machen das völlig loyal. Und an der Stelle sei eben auch Ihr Grün-Eckert klar geworden, es gebe nicht nur diese Meinungsverschiedenheit, sondern es ist eben auch ein Spiel von CDUs Champions League. Die Grünen sind zumindest gute Bundesliga. Und die FDP hat Losglück im DFB-Pokal gehabt. Drittligist darf mitmachen. Handwerk. Waren da auch genug Namen zum Angeben mit drin? Ja, okay. Deckt sich erstaunlich mit den Schilderungen der Sonntagszeitung, die auch ein großes Stück hatte über die Jamaika-Verhandlungen, das an dieser Stelle erstens empfohlen sei und zweitens in den Shownotes auf coffeeandtv.de auch nochmal verlinkt wird. Also ich glaube, das steht auch in den Shownotes auf coffeeandtv.de. Jetzt, wo du es ansprichst, ja. Mhm. Und jetzt ist es praktisch nicht mehr aufzuhalten. Da wird auch ein Bild gezeichnet, dass tatsächlich Christian Lindner so ein bisschen als den Trottel Praktikant. So. Ja, Praktikanten irgendwie so, also definitiv. Was wünscht ihr euch jetzt? Gestern, also Norbert Röttgen, um noch einen Namen reinzuschmeißen, hat gesagt, pass auf, das kommt so, die CDU hat keinen Bock auf die SPD hat keinen Bock auf uns. Welchen Sinn macht eine schwarz-grüne Minderheitsregierung? Also wenn Minderheitsregierung, machen wir eine schwarze Minderheitsregierung, schleppen uns durch bis zur Europawahl und dann ist Neuwahl. Also dann haben wir den Auftrag des Bundespräsidenten umgesetzt, haben dem Wähler das nicht den Auftrag zurückgegeben und kriegen trotzdem in absehbarer Zeit Neuwahlen. Norbert Röttgen, ein kommender Mann für mich. Ich finde, der hat die Strafe auch abgesessen dafür, dass er nicht nach Düsseldorf wollte. Lindner will nicht nach Düsseldorf, den finden alle toll. Ja, ich merke auch, dass es so einen Braindrain gibt irgendwie in NRW. Also alle wollen immer nach Berlin und das führt dazu, dass wir hier von irgendwelchen Leuten, also Noch ist es nicht Hannelore Kraft. Also noch. Noch ist es nicht Hannelore Kraft, aber diese Landesregierung, die wir haben, die zwischendurch mal sehr willens war, das Sozialticket abzuschaffen, um 40 Millionen einzusparen für. Deswegen war es doch eigentlich eine gute Idee, das Medienrecht direkt komplett der Watz zu geben, beziehungsweise ihrem Eigentümer. Haben sie ja schon wieder rückgängig gemacht. Ja. Die haben erstaunlich viel schon wieder rückgängig gemacht. Also dafür, dass die jetzt so ein halbes Jahr irgendwie da gerade an der Macht sind. Aber ich habe tatsächlich überlegt, warum ist NRW eigentlich so ein. Also es ist ja das größte Bundesland, jeder fünfte Deutsche wohnt hier. Es ist immer die kleine Bundestagswahl und dann ist immer... Das ist das bevölkerungsreichste Bundesland, das größte ist Bayern. Ja. Noch haben wir Bayern auch immer noch nicht abgegeben. Also wir suchen ja immer noch Abnehmer. Also warum wir hier aus 14 Millionen Einwohnern weniger kompetentes Führungspersonal generieren als das Saarland mit... Das Saarland ist übrigens nur ungefähr so groß wie das Saarland einmal. Ach, Fußballfelder. Als beim Saarland dann mit Lafontaine zum Beispiel früher oder heute Lafontaine, Heiko Maas, Honecker, Annegret Kramp-Karrenbauer und ja, Kommissar Palö. Oder wie hieß der eigentlich? Kommissar Salö? Palö? Palim. Abenteuer am Eisberg, Pitz Palö, mit übrigens Udet in einer Gastrolle und Leni Riefenstahl und Uli Trenker, Traumbesetzung. Wie Udet? Nein, diesen Palü oder wie hieß der? Das war furchtbar. Der steht ich finde, ich kann es nicht sagen. Die CDU ist ja lange sozusagen, hat Nordrhein-Westfalen eher als Generalgouvernement betrachtet und hat dann Norbert Blüm hierher geschickt, wo die Leute hilflos zum Dolmetscher gucken, wenn er die Schnauze aufgemacht hat mit seinem Rüsselsheimer Dialekt. Also es ist lange her, dass die CDU kredible Figuren hatte. Und bei der SPD, ich glaube, so gern ich Sabine recht gebe, ist ab einem gewissen Grad von Sklerose und mafiotischer Unterschlingung gewinnt da nicht mehr der Beste, sondern ich weiß nicht, wer dann da eigentlich gewinnt. Was war die Frage? Die Frage war... Die Grünen nannten die Nordrhein-Westfalen SPD die CSU des Nordens. Und wir werden wissen, warum. Die Frage war eigentlich, warum wollen die Leute, die Spitzenpolitiker aus Nordrhein-Westfalen immer nach Berlin oder früher Bonn, wie wir sagten. Wegen dem BVB. In allen Berlin, Parteien Berlin, sind ja wir fahren nach Berlin. Große Berlin. Wollen wir über den BVB sprechen? Nach dem ersten Pokalsieg. Nein, das wollen wir nicht. Haben Sie damals gesungen, Urin, wir stinken nach Urin. Das war, weil die Toilette kaputt war. Ich glaube, Berlin ist erotischer. Berlin ist, wo es ist, wo die anderen sind, wo die noch eine Nummer größer sind. Aber es war ja schon in Bonn wenn so. Wenn du nochmal nachliest, wie schlicht und einfach Hannelore Krafts Entscheidung, ich möchte nicht, dass mich da irgendein Kanzlerkandidat bei meinem Düsseldorfer Wahlkampf stört, uns diesen Machtwechsel gekostet hat und Herrn Schulz von 30% auf 20% gebracht hat, weil er tatsächlich 8 Wochen die Füße stillhalten musste, weil es die Titanin aus Düsseldorf respektive Mülheim wollte. Das deutet doch nochmal an, dass die SPD, Nordrhein-Westfalen ist ungefähr ein Drittel der SPD. Und was die Macht, solange sie die Macht in Düsseldorf innehatte, wurde getan. Die konnten ja sogar einen irren wie Steinbrück in die Bundespolitik schießen, nachdem er hier die Macht verloren hatte. Ich glaube, es ist zu viel Macht, die dafür sorgt, dass kein Wettbewerb mehr da ist. Also die SPD in Nordrhein-Westfalen hat sich auch gute Leute und irgendeine Technologie, die geheim zu halten. Wollen wir diesmal Wetten abschließen, was wir für eine Regierung bekommen? Also es hat bei mir ja schon super geklappt. Jetzt wird das Ganze noch viel lustiger durch einen Mann namens Christian Schmidt. Ja. Der sich auf den Boden der Weltgeschichte, man könnte sagen, gebombt hat oder sowas. Also sagt er, Entschuldigung, ich bin auch noch da und folgendes. Wie ich es in meiner schlechtesten Imitation bayerischer Mundart... So ist er, der Schmidt. So ist er, der macht Schmidt. Das, aber er macht das aus fachlichen Gründen. Also zwei Hinweise. Ich hatte, als ich das hörte, fand ich das so ulkig. Dass ich dachte, das ist eigentlich so, wie wenn die Eltern sagen, so, wo fahren wir dieses Jahr in Urlaub? Und am nächsten Morgen sagen, ganz schon entschieden, Schwarzwald spazieren gehen. Und die Kinder sagen, was haben wir aber ohne uns entschieden? Und dann würden die Kinder sagen, jetzt wollen wir aber auch einen Hund. Wir kaufen jetzt einen Hund. Ich dachte, das sei lustig, bis ich wenige Stunden später... las, dass Johannes Kahr vom rechten Flügel der SPD gesagt hat, na gut, wir winken es durch mit Glyphosat, aber dafür wollen wir das Arbeitsteilzeitgesetz jetzt haben, das die CDU blockiert hat. Kindergarten! Und auf den zweiten Blick finde ich, tatsächlich geht ja Politik so. Du willst die Umgehungsstraße und ich will das Parkhaus bitte nicht auf meinem Grundstück haben, so ist es in der Kommune und so geht's im Bund ja auch. Und könntest du das Christian Lindner erklären? Der in diesem Nein, in der Welt des Christian Lindner gibt es keine Kompromisse, da gibt es nur, ich will alles und da ich das nicht kriege, bin ich beleidigt und nehme der AfD damit Stimmen ab. Ich glaube, das als Vorgeschmack auf im Parlament ausgehandelte Kompromisse, die schmutzig sind, weil natürlich hat Glyphosat überhaupt nichts mit der Frage zu tun, ob man nach Teilzeit wieder in Vollzeit gehen kann. Aber das ist Politik in der Demokratie, da werden Deals gemacht. Fand ich großartig. Das andere ist, es gab mal ein Zuwanderungsgesetz 2002, wo das Land Brandenburg mit zwei Stimmen sowohl dafür als auch dagegen gestimmt hat. Also der Ministerpräsident Stolpe sagte, wir sind dafür, lieber Herr Bundesratsvorsitzender Wowereit, und dann schrie von hinten Schönbohm, Sie kennen meine Meinung, ich bin dagegen. Und da hat das Bundesverfassungsgericht nachher diese Bundesratsentscheidung kassiert. Das fällt mir so ein und ich glaube, du kannst es rausschneiden. Das ist, ich find's tut nicht zur Sache. Unfassbar, was der Schmidt gemacht hat, weil er ja im Auftrag einer Wahnsinnslobby entschieden hat, sich hinzustellen und zu sagen, das war eine Sachentscheidung, wenn diese riesige chemische Industrie, die das Geld mit Glyphosat, das ist ja Wahnsinn an Geld, sich hinzustellen und zu sagen, das ist eine Sachentscheidung, wenn die ihn gedrängt haben, pass mal auf, bevor wir, das wird ja nichts damit, dieser, bevor da irgendwas Entscheidungs, mach jetzt mal einfach, mach einfach dieses, mal gegen die Hendrix, mach schnell. Dieses total wirksame, wie heißt es, Roundup, was du in Irland einsetzt. Da ist Glyphosat drin. Okay. Möchtest du was sagen? Sabine setzt in Irland Unkrautvernichtung mit Glyphosat ein. Das ich ist find, so. Ich finde geil, dass du Unkrautvernichtung sagst, weil das Nachrichtenwording jetzt darüber war Pflanzenschutzmittel. Ja, das ist ein Pflanzenschutzmittel, ein Herbizid, um präzise zu sein, was sowohl Kräuter als auch Gräser gleichzeitig vernichtet. So heißt das im Fachjargon. Die Anwendungsvorschriften für dieses Mittel stehen hinten drauf auf dieser kleinen Banderole übrigens in Hieroglyphos. Ah. Jedenfalls, dass er damit durchkommt und dass das einfach so passieren kann, also, finde ich ungeheuerlich. Ich habe natürlich, wie 95% der Leute, die sich zu dem Thema äußern, fachlich überhaupt keine Ahnung davon. Aber ich finde den Gedanken bei einem Produkt, bei dem man sich nicht sicher ist, welche Folgen es hat, zu sagen, wir müssen das aber noch ein bisschen testen, und zwar im Einsatz am Menschen. Am Menschen. Das ist heikel. Komisch, ne? Also, ich glaube, dass es jetzt bald vielleicht qua Gesetz entschieden werden sollte, dass die CSU die Landtagswahl in Bayern nächstes Jahr gewinnt. Denn wenn jetzt irgendein CSU-Minister, Entwicklungshilfeminister haben die da auch noch, auch so einen Unbekannten, Müller, wenn der jetzt sagt, wir haben jetzt also mit einer kleinen Anschubfinanzierung von der Bundeswehr Burkina Faso angegriffen und es war halt danach, da haben wir vergessen, der SPD zu sagen, Dummerchen, dann lass ich jetzt die Landtagswahl gewinnen, damit da der Eskalation auch ein Riegel vorgeschoben ist. Ich hänge folgender Verschwörungstheorie an, die brauchen diesen Punkt, weil Seehofer Hotte sich als Titan und Robin Hood der bayerischen Landwirte gerieren muss. Deswegen sagen die, pass auf, Frau Merkel, du musst uns nachher sehr ausschimpfen. Wir machen nämlich jetzt ein kleines Solo und dann sind hinterher alle froh. Alle froh ist ein bisschen übertrieben. Ja, außer den Opfern von Glyphosat natürlich. Können wir nochmal auf meinen Plan zurückkommen, Bayern und Sachsen direkt auszubilden? Nein, das können wir nicht, weil nicht alle Männer sind doof und nicht alle Bayern sind doof. Das ist, die können ja rüberkommen, die guten Leute. Nein, das tun sie nicht. Die aus Sachsen sind ja schon rübergekommen. Das machen die Engländer doch auch. Bayern ist wunderschön. Ja, darum geht es ja gar nicht. Man kann ja in Urlaub hinfahren. Die netten Bayern, die da sind, ist das dann eigentlich der Bikesit? Die sollen nicht rausgeschmissen werden. Bikesit und Sachsit. Ja. Bayern muss unbedingt bleiben. Bayern gehört dazu. Bloß nicht weggehen. Ist denn nicht irgendjemand gestorben, über den wir jetzt am Ende noch einen persönlichen Abgang finden können? Nee, ich möchte euch daran erinnern, dass ich in dem Podcast, in dem ich schon mal mitgemacht habe, auf Robert Mugabe und seine Frau Grace abgehoben habe. Exakt. Mit seherischen Qualitäten. Darauf wollte ich hinaus. Denn könntest du noch was über Melania Trump erzählen? Das könnte ich nicht, aber ich kann euch was erzählen über Sally. Das war die erste Frau von Robert Mugabe, der jetzt abgesetzt ist. Und als er Sally geheiratet hat, kam Nelson Mandela auf die Hochzeit und bekam viel mehr Applaus als Robert Mugabe, der Bräutigam selbst. Und das hat einen tiefen Hass in Robert Mugabe begründet. Der, hat er sich sofort scheiden lassen? Nein, er hat Sally irgendwann weggejagt, als der jüngere Körper ran musste, nämlich Grace. Aber der hat jetzt noch nach Nelson Mandelas Tod, 2 Monate bevor er rausgeschmissen wurde, hat er gesagt, also ihr in Südafrika habt alles falsch gemacht. Ihr hättet den Weißen alles wegnehmen müssen, so wie wir. Aber ihr hattet ja diese Flachpfeife von Nelson Mandela, der sich nichts getraut hat. Muss man sich mal vorstellen, wie tief das gesessen hat. Jetzt ist er abgesetzt. Und es kommt einer, der ist genauso wie er, da ändert sich überhaupt nichts. Das ist ja wie in Bayern. Mnangagwa ist ein Stasi-Chef in Simbabwe gewesen, Geheimdienstmann, hat die ganzen Schlachtaufträge von Mugabe am politischen Gegner auch vollzogen, ist ein richtig, richtig miese Sau. Und die tanzen auf der Straße, weil sie denken, jetzt wird sich was ändern. Es tut einem so weh. Aber ist es nicht auch interessant, wie wir im Westen irgendwie mittlerweile so eine Tendenz dazu haben, zu sagen, oh, ein Militärputsch, yay. Also letztes Jahr in der Türkei, wie viele habe ich nicht yay gesagt. Linke plötzlich da standen und sagten, ach, gegen Erdogan, ja, dann sagen wir mal Militärputsch, yay, Militärputsch. War ich nicht dabei. Nur so als, ja. Als Feststellung. Ich hab schon auch in mir Hoffnung keimen hören, dass der letzte Rest von Kemalisten, den es in der Türkei noch geben mag, dass es stimmt, dass die gerüchteweise die türkische Armee den hartesten Kern beinhaltet und dass es sozusagen selbst ein Militärputsch ein gelinderes Mittel als eine Erdogan-Regierung ist, da gebe ich dir recht. Ja, und in Ägypten wurde es auch begrüßt. Ach, guck mal, jetzt endlich wieder Muslim rausgeschmissen. Also Linker, das hat ja noch keiner zu mir gesagt. Müssen wir unsere Hoffnung jetzt auf die US Army richten? Was hast du denn immer mit diesem Trump in den Arm fällt? Der ist doch so unwichtig. Das passiert alles in seinem Schatten, was uns interessieren sollte. Was der alles raushaut, das ist echt nur Kulisse. Wie lange guckt sich die Bundeswehr die Staatskrise in Deutschland an? So. Also wann, es ist kein Schönbohm mehr da in der Form, aber also jetzt nicht als Regierungsmandatsamtsträger. Wann übernimmt Frau von der Leyen in Uniform oder wie? Nee, die will sowieso, aber das glaube ich ganz sicher, dass die nicht Bundeskanzlerin und auch nicht CDU-Vorsitzende wird. Nein, die Frage ist, wann im Staatsnotstand die Armee sagt, also jetzt hier haben wir Weimarer Verhältnisse, keine Regierung, ständig Neuwahlen. Wir haben noch keinen Notstand, wir haben noch nicht mal eine Krise, wir haben einfach nur mal eine Situation, die wir noch nie hatten, ist doch ja, super. Ja, das wollte ich auch nicht erzählen, aber mir legt ja keiner das Argument auf, bitte. Was wolltest du sagen eigentlich? Ja, ja. Jetzt habe ich es dir geklaut. Ja. Ich hätte es sonst aber auch noch gesagt. Ich bin nämlich auch der Meinung, dass wir weder Notstand noch Krise haben. Ich glaube, ein Notstand und eine Krise fängt da an, wenn die verfassungsmäßigen Regeln erschöpft sind. Ja. Also jetzt steht nicht mehr in der Verfassung drin, was man machen soll. Die Situation, in der wir sind, steht exakt in der Verfassung drin. So, von Krise keine Rede. Ist es so, dass so Entscheidungen wie jetzt gehen da diese verschiedenen europäischen Institute, die von London wegverteilt werden, nach Paris und nach sonst wohin, aber nicht nach Deutschland, fehlt uns da Frau Merkel schon am Verhandlungstisch, weil sie ständig mit dem Praktikanten Lindner rumärgern muss? Also im Moment die Wirtschaftszahlen sind super, die Arbeitslosenzahlen sind super, die Konjunktur brummt, die Mitarbeiter werden weiter um Lohnerhöhungen beschissen, läuft alles super hier. So unregiert, ungeniert, feine Sache. Mittelfristig, toll. Ja, und damit guten Namen. War mir wieder eine Freude, dass ich recht hatte. Es war mir eine Freude, dabei sein zu dürfen, wie Friedrich recht hat. Es ist ja selten genug der Fall. Gut, dann kommen wir jetzt klassischerweise zu den Verstorbenen des Berichtszeitraums. Mhm. Auf unserer Liste zum Beispiel der letzte Postminister. Wolfgang Bötsch. Noch irgendwelche Erinnerungen? Und wie? Ja, Wolfgang Bötsch wurde sozial auffällig, weil er irgendwann kapierte, dass der Auftrag von Kohl, wickel mal die Post ab, dass er der Letzte ist, der das Licht ausmacht. Und dann sagt, ja, wir haben doch noch da Telekommunikation und alles, was damals so anfing, Kabelfernsehen. Und dafür könnte ich doch gerne Minister bleiben. Und Kohl sagte, nö, hast du abgewickelt, kannst du gehen. Du warst der letzte Bundespostminister. Und dann wurde der so ein bisschen zum Kronzeugen gegen die Kohl-Regierung. Also es war der CSU-Mann, den man anrufen konnte, der immer kam und immer einen raushaute. Und immer sagte, Bötsch, wenn man Bötsch sagte. Fats Domino? Zum zweiten Mal. Ich glaube, war ja bei Hurricane Katrina, nachdem der New Orleans verwüstet hatte, hatte man tagelang keinen Kontakt zur Ranch oder wo er da lebt, in der Nähe von New Orleans, und dann hieß es, Fats Domino ist gestorben, aber dann erscholl praktisch so noch durch das Tosen des abklingenden Taifuns, durch den Wind, die Gischt, die Wellen, er ist eine dünne Stimme dann immer lauter, I'm walking, und dann tauchte eine Aral-Tankstelle auf, walking, yes indeed, I'm walking. Geile Nummer, ne? Mhm. Unvergesslich. Hans Schäfer? Hey, da wurde aber jemand übersprungen. Entschuldigung. Sie spielte Ribana in den Winnetou-Filmen. Ribana, wisst ihr, wer Ribana war? Das ist jetzt ihr großer Moment, ich habe nie einen Winnetou-Film gesehen. Nie einen Winnetou-Film. Sabine ist im Grunde ein Chochi. Nein, Chochi. Doch. Sissi? Friedrich. Wer hat denn alles mitgemacht? 31 Jahre mit mir zusammen. Nein, nicht ein Chochi, die andere. Da, ne, du warst überhaupt Mann. Ja, ich war der Vater von Winnetou. Ich hätte das alles wissen müssen. Nein, wie kann ein hübsches, junges Ding sagen, und am liebsten bin ich der Vater von Winnetou? Weil ich Winnetou nicht sein konnte, weil ich hatte keine langen Haare. Die hatte Antje Ulrike. Die hatte die langen Haare von Winnetou. Können wir jetzt mal über Karin Dohr reden? Karin Dohr hat Ribana gespielt. Ist handelt von ihr das Lied Living Next Door? Und Helga Brandt. Ribana war nämlich die Geliebte von Winnetou. Die haben sie... Bei Karl May stand die gar nicht, die haben sie erfunden für die Filme. Chochi war die Geliebte von Old Shatterhand und Ribana war die Geliebte von Winnetou. Hat Karin Dohr nicht auch bei Raumschiff Orion mitgespielt? Oder klingt der Name nur so wie Hasso Sigbjørnsen? Damit guten Abend. Nächster. Der Schäfer Hans. Und Kölsches Original. Ist so schad. Der Knoll. Der Knoll, ja. Der vorletzte Weltmeister. Ja, der letzte ist? Horst Eckel. Sehr, sehr, sehr gut. In anständigen Zeiten würde jetzt diese Müngersdorfer Würstchenbude in Hans-Schäfer-Stadion oder Kampfbahn umbenannt. Wobei, so wie Köln spielt, wäre es eine Beleidigung für Hans Schäfer. Dann kann es auch weiter rein Energieblödsinn oder wie das alles heutzutage heißt. Pah. Malcolm Young von AC/DC. Der in der kurzen Hose. Nee, der andere. Angus der andere in der kurzen Hose. Angus ist der... Ja. Mit der Schuluniform. Wie hast du den Kindern das immer erklärt, was das für Musik ist? Heinz Geschrei und? Nein, das war Slade. Aber es war Heinz Geschrei und? Heinz Geschrei und die Original-Bumsköpfe. Genau, das fällt bei mir in die Musik. Das habe ich Karl mal erklärt, weil ich dachte, wenn ich dem jetzt sage, das, was da auf dieser Kassette damals noch... Ist eine Heinz Geschrei-Band. Läuft, wenn ich dem sage Slade, das sagt jetzt im Fünfjährigen gar nichts. Wenn ich sage, das ist die Band Heinz Geschrei und die Original-Bumsköpfe. Und dann erzählte mir Sabine irgendwann, dass sie hier mit Karl in der Küche war und Radio gehört hat. Und das Radio, ich glaube, in schierer Verzweiflung spielte einen Titel von Slade. Und Sabine sagte, ja, das hört der Papa gerne, das ist Slade. Und Karl sagte, ach Quatsch, Mama, das sind doch Heinz Geschrei und die Original-Bumsköpfe. Yes. Yes. Rest in peace, AC/DC man. Ja. Und Slade leben noch alle. Echt? Ja. Im Alter von 140, oder? Nein, das... Wie heißt man irgendwie? Sein Noddy Holder macht im englischen Regionalfernsehen Reklame für Erdnüsse. So sieht's mal aus, Freunde. Und zwei Touren immer noch. Und zwar die beiden, die in den Royalties nicht mit drin waren. Also Jim Lee war der Bassist und Noddy Holder war der Sänger. Und die anderen beiden, die in diesen... Die kein Geld für kriegen, die sind immer noch mit irgendwelchen Slade Revival Untoten Bands unterwegs. Charles Manson im Alter von 83. Wo wir gerade bei den Untoten sind. Wo wir gerade bei den Untoten sind, ist ein Hinweis. Hält Massenmord jung. Das ist immer vielleicht auch ein kritisches Thema. Ja, oder ist ein Hinweis darauf, dass der 10. und der 11. Kreis der Hölle langsam fertig geworden sind, weil jetzt bereit ist, die Leute abzuholen und. Wir haben dann doch in den 90er, Nuller Riefenstahl, Karl Schmidt, Hess, die inneren Kreise befüllt und jetzt geht's außen weiter. Ja. Jana Nowotna, sagt euch noch was? Tennisspielerin? Und Friedel Rausch. Da ist eine Schweigeminute bei dem Spiel. Und irgendwelche Sprechchöre, die ich nicht mehr zusammenkriege. Das finde ich zum Beispiel in der Zeit vor der Eskalation der Gender-Debatte und als ein getaufter Friedrich gerufener Friede, das war schon echt hart, auf dem Schulhof Friede zu heißen. Und Friedel. Und dann in dieser Männerwelt des Fußballs mit dem Namen Friedel ein richtig großer zu werden. Meinen Respekt. Meinen auch. Gut, dann kommen wir jetzt zu der Lottozahlen. Rubrik. Die Lottovorhersage kommt jetzt noch. Oder auch, es war nicht alles schlecht. Jetzt haben wir so lange gesprochen. Jetzt müssen wir noch irgendwas auf einer hohen Note hier rausgehen. Was war denn bei euch so okay, wo ihr sagt, hey, das packe ich in meinen Koffer für 2017? Hey, den Sonnenaufgang vom 23. November, den packe ich in meinen Koffer für 2017. Der war so traumschön. So blutrot und dann so orange und unvergesslich. So, und du, Friedrich, du alter Romantiker? Ich habe ein neues Fahrrad. Also das Mountie, was ich hatte, also mit den Breitreifen, damit ich auch im Winter mal fahren kann, das hat ein Haarriss vorne im Steuerrohr, heißt das. Und der Händler, der es mir verkauft hat, hat auch gesagt, puh, ja, Alu, da kann das eigentlich gar nicht vorkommen und das war's. Und dann habe ich gesagt, ja gut, wenn das nicht Garantie, dann kaufe ich jetzt halt für dreimal so viel Geld ein neues. Gute Idee. Und das ist ein sehr schönes neues Fahrrad. Es ist dunkel und an der Stelle, wo bei dem Mountie der Haarriss war, könnte man das jetzt gar nicht mehr richtig gut erkennen, wegen dem dunklen Alu. Wenn, dann würde ich drüber lackieren. Okay. Ich habe es für arme Leute an Dobeck gespendet. Das ist eine Arbeitsloseninitiative, die alte Fahrräder entgegennimmt und überarbeitet und dann für kleines Geld wieder verkauft. So eine gute Seele ist Friedrich Köpper. Und habe gesagt, da ist ein Haarriss, nur noch Teileträger. Aber Lucky, gut. Der leckere Mandelkuchen von Bini, da kommt nichts drüber. Willst du es trotzdem versuchen? Ich würde es trotzdem versuchen. Ich bin, wie ihr wisst, sowohl Romantiker als auch Royalist und deswegen völlig begeistert. Ich habe es dir gelassen. Auf der Verlobung und ich möchte die schönste Meldung zu dieser Verlobung auch in Auszügen vortragen. Sie kommt von der Website joe.co.uk und die Überschrift lautet Successful Actress Meghan Markle to Wed Former Soldier. Und ich möchte auch noch aus dieser Meldung zitieren, denn sie ist großartig. Dort steht, Famous Hollywood actress Meghan Markle is to wed next year, it has been announced. The 36-year-old star of hit show Suits met her fiancé, an Englishman by the name of Harry Windsor, in the summer of 2016. The wedding is set to take place in spring 2018. Windsor is a 33-year-old former soldier having served in Helmand, Afghanistan, with the Army Air Corps. He is currently unemployed, but does charity work. Super. Es ist nicht nur eine super schöne romantische Geschichte, es ist eine großartige Meldung. Und gendermäßig tippitoppi. Und ich freue mich auf nächstes Jahr Kekse, Eierlikör warm machen und Royal Wedding gucken. Ist er Thronprätendent? Ist er der Nächste in the Row? Nee, ist nein, der Zweite, ne? Er ist inzwischen durch die Geburt von George und das heißt, bei ihm kann jetzt echt Liebe im Spiel sein. Der musste nicht mehr gucken, passt die auch für den Job und so. Ja, der super ist inzwischen weit weg, ist aktuell Nummer 5 und mit der Geburt seiner kommenden, ich glaube, Nichte oder Neffen, also dem dritten Kind von William und Kate, ist er dann... Das heißt aber, dass die Hannoveraner ganz nach hinten gerutscht sind, ne? Ja. Also irgendwann war doch Prinz Dingskirchen mal auf Platz 7. Na, ich glaube, der war immer zweistellig. Nee, der war auf Platz 7. Das ist ja, wenn du überlegst, ein Giftmord, was kannst du mit einer Flasche Glyphosat schaffen? Da war der kurz davor. Lucky, es war so schön. Es ist so schön mit dir. Lukas, es ist so schön mit dir. Danke. Ich kann mich auch nur bedanken, nicht nur für den leckeren Mandelkuchen und euren gemütlichen Tisch hier, sondern auch für diese Gesprächsrunde. Ich hoffe, wir haben irgendwie Licht in die Dunkelheit bringen können. Also die Gender-Spezialaufgabe. Das ging ja so weit, dass Sabine diesmal keinen diskriminierenden Frauennamen bekommen hat. Mandelkuchen oder Mandelauge zum Wenn Beispiel. Wenn wir hier als Lucky und Fred uns zum Horst machen müssen, zum Affen, sagen wir da ehrlich, für billigste grundgesetzte Showbusiness, ja, da haben wir Respekt vor Frauen. Ist das jetzt der Zeitpunkt, an dem wir darauf hinweisen können, dass wir möglicherweise mit unserer kleinen Revue-Nummer an die Öffentlichkeit gehen? Wir wissen noch nicht, ob Angela Merkel einsieht, dass es Neuwahlen braucht, damit Tagesschau zurückkommt, was wir dann wiederum am Ende des nächsten Podcasts dementieren würden. Und es gibt möglicherweise ab Februar, aber wir möchten ja nicht zu viel verraten. Was ist an dieser Stelle an Hans Hoff? Ja, an Ralf Brocher bei RTL. An Klaas Hoff. Sabine, wen möchtest du noch grüßen? Das müssen Männer mit Bärten sein. Jan und Hein und Klaas und Pitt. Die was haben Bärte, die haben Bärte. Was Jan und Hein und Klaas und Pitt. Die haben Bärte, die grüßen wir mit. Bravo, da capo. Jan und Hein und Klaas und Pitt, die haben Bärte, die haben Bärte. Jan und Hein und Klaas und Pitt, die haben Bärte, die fahren mit. Vorhang. Lucky und Fried, eine Produktion von Lukas Heinzer und Friedrich Küppersbusch.